D. Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Frankfurter Hof? Das ist nicht weit. Wollen Sie zu Fuß gehen? Naja, mein Koffer ist ziemlich schwer. Wie weit ist es denn zu Fuß? Circa 20 Minuten. Sie können natürlich auch ein Taxi nehmen. Ein Taxi. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie die Linie 21. Sie müssen in der Tannenstraße aussteigen. Am besten fragen Sie den Fahrer.